bin gerdunken, giftig angeschockt, wenn alle Nachbarn vorher hat's keinen interessiert, warum der immer krach war. Die leben in den Tag hinein, seit süchtig gestern heute. Jetzt reden sie im Interview, die mitführenden Leute. Ihr habt die Strain gesehen, doch ihr habt nichts getan. Ihr habt Schreie gehört, doch ihr habt nichts getan. Die Streamen gesehen, Schrammen im Gesicht. Ihr habt es gesehen, es interessierte nicht. Die junge Frau wurde entführt am helllichten Tag. Doch niemand hat's gemerkt, oder was du ich sag. Man hat sie vergewaltigt, dann liegen lassen. Stützt das deutsche Medien-Echo, keiner kann es fassen. Ihr habt die Tränen gesehen, doch ihr habt nichts getan. Ihr habt Schreie gehört, doch ihr habt nichts getan. Die Streamen gesehen, Schrammen im Gesicht. Ihr habt nicht gesehen, es interessierte nicht. Der Seitenüberschrift prangern Fragen an, wer so viel Gewalt noch heute geben kann. Wir sind doch so zivilisiert, da muss man das mal fragen. Nebenbei fördern die Fotos Zeitungsauflagen. Ihr habt Tränen gesehen, doch ihr habt nichts getan. Ihr habt Schreie gehört, doch ihr habt nichts getan. Die Streamen gesehen, Schrammen im Gesicht. Ihr habt nicht gesehen, es interessiert ihr nicht. Yeah.